technischen Problemen sind wir jetzt hoffentlich tatsächlich auf der Sendung. Wir befinden uns auf dem Marktplatz von Buhls. Sie sind gerne eingeladen. Das ist hier eine öffentliche Diskussionsrunde. Und die Diskussionsrunde wird von Wulf Stiebens von der Sächsischen Zeitung geleitet. Das Thema ist, was ist es eine feste Energieversorgung wert? Und ich würde direkt an Wulf Stiebens weitergeben. Ja, schönen guten Tag. Wir sitzen hier auf dem Marktplatz in Uist, nicht weit von den drei Linden entfernt. Sind auch alle eingeladen, hier gerne vorbeizukommen, vielleicht mitzudiskutieren. Es ist schon eine kleine Zuschauer da. Als Gäste haben wir heute Achim Junker. Das ist der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Klitten. Und der Herr Junker kennt die Geschichte von Klitten, denn Klitten hat auch eine bewegte Tagebaugeschichte. Klitten hat es hinbekommen, die Abackerung in den 90er Jahren abzuwenden. Und wir hoffen davon, dass der Herr Junker uns davon was erzählen kann, weil das Thema ist so aktuell wie nie. Wir haben nämlich auch hier als Gäste dabei die Frau Penck aus Rhone, sehr bekannt vom Dorftheater. Sie ist auch sehr weit unterwegs in der Region, immer... für die Erhaltung der Region und vor allem gegen den Tagebau, gegen die Kohleabbaggerung zu kämpfen. Zudem ist noch Sabine Herbst hier von der Bürgerinitiative in Schleife, die auch in den vergangenen Wochen und Monaten auf sich aufmerksam gemacht haben, weil sie sehr aktiv geworden sind und auch mit konkreten Forderungen gegenüber Vattenfall auftreten und auch sehr deutlich machen, dass die Verhandlungen, so wie sie momentan laufen, mit Vattenfall nicht im Sinne der Bürger sind. Und zuletzt, aber last but not least, der Herr Bücklein, das ist vom ZAK-Verein in Weißwasser. Weißwasser ist ja nun nicht direkt vom Tagebau betroffen, aber es gibt auch in Weißwasser Folgen des Tagebaus, der daran vorbeizieht, was ungefähr in 2 Jahren abgeschlossen sein wird. Und der Herr Bücklein kämpft mit seinem Verein, der eigens dafür gegründet wurde, für eine Art von Entschädigung, die vielleicht gar nicht so gesetzlich festgeschrieben ist. Aber die Menschen in der Stadt haben den Tagebau nicht nur vor Augen, sondern sie bemerken ihn auch sehr deutlich durch Lärm, durch Staubbelastung. Und sie wollen das einfach nicht so hinnehmen. Und es geht darum, eine Forderung aufzumachen, wie man vielleicht ein langfristiges Konzept für Weißwasser erstellen kann. Wenn schon Tagebau und wenn schon Kohleabbau, dann bitte mit den Menschen und nicht gegen die Menschen. Ich würde zum Anfang vielleicht auch gleich an Herrn Junker übergeben, dass er vielleicht aus der bewegten Zeit von Klitten und den damaligen Erfolgen, wenn man es im Rückblick sieht, etwas vielleicht erzählen kann und zum Anfang vielleicht auch zu seiner Person. Herr Junker. Ja, zu meiner Person gibt es vielleicht nicht allzu viel zu sagen. Ich bin Jahrgang 60 und seit 1999 stellvertretender Bürgermeister in Klitten, bin in Klitten geboren. Also es hat mich schon direkt betroffen, diese Sache mit dem Tagebau. Klitten sollte Anfang der 90er bis Mitte der 90er Jahre komplett devastiert werden. Das konnten wir abwenden. Seit 1985 wussten wir, dass wir abgebaggert werden sollten. Zuerst gab es da vielleicht eine Art Starre. Seit den 30er Jahren war bekannt, dass Kohle im Ort und um den Ort herum ist. Aber damals war es ja so, dass kleine Tagebaulöcher gebuddelt wurden und die Orte in der Regel verschont blieben. Jetzt durch diese Abbautechnik oder Technologie wurde es den ganzen Ort betreffen, außer dem Ortsteil Zimpel, der sollte stehen bleiben. Wie gesagt, dann Ende der 80er Jahre, etwa 87, 88, haben sich in erster Linie die Kirchen der Sache angenommen. Es gab große Bedrängnis bei den Leuten, vor allen Dingen auch bei den Älteren. Und das ging dann auch weiter, dass Bürgerinitiativen gegründet wurden. Die CDU hat sich damals auch stark gemacht und so weiter gegen eine Devastierung. Aber in erster Linie und am Anfang waren es wohl die Kirchen, die dagegen angekämpft haben. Und es hat, natürlich ist das alles unter anderen gesellschaftlichen Umständen passiert. Es gab Demonstrationen und so weiter. Das war dann Ende 89, Anfang 90. Und wir haben natürlich durch diesen gesellschaftlichen Umbruch, der uns da sicherlich sehr zugute gekommen ist, haben wir den Kampf gegen die Kohle gewonnen. Es war damals noch unter der Modruck-Regierung, ist dann ein Bescheid gekommen, dass wir nicht devastiert werden und dass der Ort bestehen bleibt. Vielen Dank, Herr Junker. Das war sehr erhellend für uns alle. Insbesondere der Hinweis, dass natürlich früher der Tagebau ein anderer war als heute und wir heute ganz anders mit anderen Techniken da zugange sind, die natürlich auch vor allem großflächig aktiv sind. Und genau dieses Problem betrifft auch den Tagebau Nochten. Und rund um den Tagebau Nochten gibt es natürlich auch Ortschaften, die zum Teil umgesiedelt werden sollen. Es gibt aber auch Orte, wo es noch nicht entschieden ist, die letzte Unterschrift noch fehlt, wo die letzte Einigung noch nicht abgeschlossen ist. Und vielleicht könnte uns Sabine Herbst von der Bürgerinitiative Umsiedler Schleife, die das nämlich genau behandeln und auch gegen Vattenfall da aktiv sind, einfach ihre Gründe schildern und auch die Lage, in der sie sich befinden. Ja, ich als Sprecherin der Bürgerinitiative Umsiedler Schleife gehöre zu den Bürgern aus Rhone und Mulkwitz, die nach dem beschlossenen Braunkohlenplan von 1994 dem Braunkohlebagger weichen müssen. Wir Rhoner und Mulkwitzer Bürger wohnen im Außenbereich, das heißt, nur die Ränder von Rhone und Mulkwitz werden im Moment angekratzt und weggebaggert werden. Das gleiche Schicksal trifft auch Drebendorf-Hinterberg, wie sicherlich auch alle wissen. 1994 klingt wahnsinnig lange her. Damals waren an diese Abbaupläne noch Bedingungen geknüpft, wie es muss ein neuer Kraftwerksblock in Boxberg gebaut werden und eine zweite Bedingung war halt die Wiedereröffnung des Tagebaus Reichwalde, der ja zwischenzeitlich geschlossen war. Von daher wiegten wir uns natürlich erstmal immer noch in Sicherheit, wie sich sicherlich viele erinnern können. Tagebau wurde zugemacht, es wurden massenhaft Leute entlassen und somit dachten wir, naja, die Zeiten der Kohle gehen doch langsam peu à peu zu Ende. Auch die Fördermengen gingen zurück. Zwischenzeitlich hat sich das dann aber alles umgekehrt. Die Fördermengen werden wieder größer. Vattenfall hat den Antrag gestellt, den Kraftwerksblock bauen zu dürfen, hat natürlich auch die Genehmigung bekommen und damit war für uns dann die Devastierung besiegelt. Wir wohnen in einer ganz idyllischen Gegend, wie Sie sich vorstellen können, im Außenbereich. Wenn ich bei mir auf der Terrasse sitze, dann ist das wie Urlaub. Ich gucke mir den Wald an, ich habe Wiesen rundherum, ich kann das Wild beim Äsen beobachten. Das ist also einmalig. Umso schmerzhafter ist es natürlich, wenn man all das aufgeben muss. Wir als Bürgerinitiative haben uns zusammengeschlossen, weil wir natürlich viel zu wenige sind. Wir sind nur 70 Leute, die jetzt betroffen sind, um eine Kraft, eine Macht gegen Vattenfall darzustellen, um überhaupt dort irgendetwas gegen den Abbau unternehmen zu können. Deswegen hatten wir dann gesagt, okay, wir weichen dem Tagebau, aber wir möchten gerne mitbestimmen, wie diese ganze Sache vonstatten geht. Das wurde uns eigentlich von Vattenfall zu Anfang auch immer zugesichert. Zumindest klang es in unseren Ohren so. Mittlerweile klingt die Sache ganz anders, aber einfach, weil man sicherlich damals auch nicht so aufmerksam zugehört hat. Wir haben natürlich auch Kontakte in andere Regionen, wie zum Beispiel nach Brandenburg, Atterwasch, Kerkwitz. Wissen sicherlich viele, dass dort auch der Tagebau droht. Und als es dort aktuell wurde, dass dort Tagebau wieder neu aufgeschlossen werden soll, waren wir auf der Veranstaltung mit dabei und haben uns die Rede des Herrn Professor Dr. Dehnert angehört und haben dort die Feinheiten der Formulierungen natürlich viel besser mitbekommen. Dass es also heißt, man redet mit ihnen und meint aber, wir reden mit ihren demokratisch gewählten Vertretern. Das sind bei uns, muss man vielleicht dazu sagen, die Leute, die im Gemeinderat sitzen, in Schleife. Wir gehören zur Verwaltungsgemeinschaft Schleife. Und ja, die Schleifer Bürger sind nicht direkt vom Tagebau betroffen. Das heißt also, all jene, die jetzt dort Entscheidungen getroffen haben für uns, aber leider nicht in unserem Sinne, haben uns dazu veranlasst, uns zu formieren, weil wir gesagt haben, wir möchten mitbestimmen, wir fühlen uns nicht richtig vertreten, unsere Interessen spielen bei euren Entscheidungen eine zu geringe Rolle oder gar keine Rolle. Und deswegen sind wir auf den Plan getreten, um zu sagen, nein, so nicht. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben unsere Interessen formuliert in einem Forderungskatalog und wir wollen auch diejenigen sein, die mit Vattenfall direkt ins Gespräch kommen, wenn es darum geht, unsere Heimat verkaufen zu müssen. Vielleicht kann man da noch ergänzend sagen, ihr habt ja unglaublich viel geschafft. Unabhängig davon, wie der Weg dahin war, ihr seid in dieser Kommission mit dabei gewesen, also Vertreter der Bürgerinitiative. Ihr hattet keine Mehrheit in diesem Gremium, aber ihr konntet eure Position deutlich machen. Also es ist zumindest an die Öffentlichkeit gelangt und ich glaube, ihr habt was bewegt. Rückblickend, gerade wenn man die letzten Sitzungen da betrachtet, seid ihr protestierend gegangen. Ihr habt gesagt, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch das hat nichts gebracht. Wir sind wieder nicht gehört worden, jedenfalls nicht in dem Sinne, den wir anvisiert hatten. Und da stellt sich die Frage, wie weiter? Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, weiter als Bürgerinitiative aktiv zu sein, natürlich mit den Mitteln, die man da zur Verfügung hat. Aber ist es nicht der Bruch mit den demokratischen Vertretern, die ja die Verhandlungspartner von Vattenfall sind, dass man sich vielleicht die eine oder andere Chance vergibt? Als Erfolg, als so großen Erfolg haben wir das, glaube ich, gar nicht selber so eingeschätzt, dass wir dort in der Verhandlungskommission mit vertreten waren. Wir waren 2 von 9. Und wie Sie ganz richtig bemerkt haben, es gab 7 andere Leute, die sich fast immer gegen uns ausgesprochen haben. Von daher fand ich dieses Abstimmungsergebnis traurig, eigentlich auch für die Gemeinde, gerade wenn es eben um unsere Belange ging. Weil für mich ist es beschämend, wenn eine Gemeindevertretung, die in der Verhandlungskommission aktiv ist, sich so eindeutig gegen die Interessen ihrer eigenen Bürger, die sie eigentlich gewählt hatten, ausspricht. Das finde ich traurig. Die Frage, wie weiter? Wie gesagt, wir konnten, und deswegen sind wir aus den Verhandlungen gegangen, diese Entscheidungen, die absehbar waren, wollten wir nicht mittragen. Wir wollten uns nicht hinterher sagen lassen, ihr wart doch dabei gewesen. Ihr habt das mit beschlossen. Denn es wurde ja gegen unseren Willen beschlossen. Also eigentlich nicht mit uns. Und nur physische Anwesenheit ist es halt dann doch nicht. Und ja, der Grundlagenvertrag wird demnächst im Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden. Er wird sicherlich, so sehen wir das, beschlossen werden. Dass die Regelungen nicht in unserem Sinne ausgefallen sind. Viele erinnern sich sicherlich auch noch, dass wir beim Verwaltungsgericht in Dresden und beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen um einstweiligen Rechtsschutz gebeten hatten, um die Verhandlungen mit Vattenfall zu verzögern, zu vertagen im Prinzip, bis eine Klage Erfolg oder halt nicht Erfolg hat. Die Klage ist immer noch anhängig, die wurde ja bisher nicht entschieden. Nur unser Rechtsschutz Anliegen wurde halt abgelehnt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber das ist ja, ihr habt ja da trotzdem das geschafft. Also gerade dieser strittige Punkt jetzt Umsiedlung. Weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Nee, ich wollte sagen, dass das Gericht, das Oberverwaltungsgericht in Bautzen uns auch eindeutig beschieden hat, dass dieser Grundlagenvertrag, der jetzt mit zwischen der Gemeinde Schleife und Vattenfall geschlossen wird, für uns nicht rechtsbindend ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was immer die Gemeinde betont hat und Vattenfall auch. Es ist ein Vertrag zugunsten Dritter. Dass der denn nicht zu unseren Gunsten ausgefallen ist, was die Ergebnisse anbetrifft, ist eine Seite. Aber wir sind nicht an diesen Vertrag gebunden und das heißt eigentlich, dass wir natürlich weiter als Bürgerinitiative aktiv sein werden, denn wir wollen gegenüber Vattenfall trotzdem unsere Rechte geltend machen und wir haben früher schon mal gelernt, Einigkeit macht stark. Das ist etwas, was immer Gültigkeit hat, das beweist sich immer wieder. Das heißt, wir glauben und hoffen, dass wir gemeinsam die Kraft haben, doch noch das eine oder andere in unserem Sinne zu bewegen. Vielen Dank. Ich möchte auch gleich weiterleiten zu Frau Penk. Vielleicht könnten Sie etwas ausführen, was wir vielleicht gar nicht alles, was wir gar nicht wissen können. Was verliert man denn, wenn man seine Scholle, wie man es so landesüblich sagt, verlassen muss? Ist es vielleicht mehr als Haus, Hof, Geld, wofür ja Vattenfall bzw. überhaupt Bergbauunternehmen auch Entschädigungen zahlen, die Höhe sei mal dahingestellt, ist es ein Mehr, was vielleicht unwiederbringlich verloren ist? Wenn man betrachtet, was die Frau Herbst erst gesagt hat zu ihrem Umfeld, zu den Wiesen, zu den und drum. Das gehört ja alles zur Heimat. Und ich sehe darin, wenn die Natur verloren geht, ein Stückchen Natur, dann geht damit auch bei uns beispielsweise ein Stückchen vom Volk verloren. Denn es wurden schon über 130 Orte weggebaggert. Wenn wir uns das überlegen, in den letzten nicht mal 100 Jahren, dann ist das doch ein Verlust für ganz Deutschland. Und gerade wenn unsere sorbischen Dörfer, die Region Schleife ist ja das ein einzigartiges Kirchspiel mit einer einzigartigen Tracht, eigenen Tracht mit eigener Sprache. Und wenn das zusammengedrängt wird, dann kann sich dort die kulturelle Arbeit, dann kann sich das ganze Leben dort nicht mehr weiterentwickeln. Und dann ist das ein Verlust der sorbischen Identität für ganz Deutschland. Und das finden wir sehr, sehr bitter. Es ist nicht nur der Heimat, also das heimatliche Haus, in dem wir geboren sind. Ich möchte dazu sagen, ich bin 1938 in dem Haus geboren, in dem ich heute noch lebe, in dem meine Kinder geboren sind. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder mal sagen oder meine Enkelkinder sagen, dort irgendwo in dem Loch, Da war unser, da hat unsere Oma gewohnt oder da bin ich geboren. Da war mein Heimathaus. Das wollen wir verhindern. Und gerade das sorbische Volk wurde ja schon 1500 Jahre sich hier in der Region, vor allen Dingen in der Lausitz, angesiedelt hat, wurde ja von zu jeder Zeit immer mehr zurückgedrängt und immer unterdrückt. Und wir fühlen uns jetzt genauso unterdrückt. Vattenfall verspricht dort ja Kulturförderung oder die Regierung verspricht diese Sachen. Aber im sächsischen Landesgesetz, Artikel 5, 6, 7 und 10, da steht, den sollten alle nachlesen, da steht drin, dass wir das Recht auf Heimat haben, dass das Recht auf Natur, auf den Schutz der Natur und der Umwelt. Da verstößt unsere Landesregierung vollkommen dagegen. Es sei denn, die haben diese Gesetze schon wieder umgewandelt, dass dazwischen geschaltet wurden, wieder dieses Gesetz und dieses Gesetz, was die anderen dann außer Kraft setzt. Aber gerade dagegen lehnen wir uns auf. Und wenn ich auch die Natur sehe, die Weißwasser verloren geht, denn die weißwasserschen Bürger, die haben den Tiergarten jahrzehntelang zur Erholung genutzt. Und das geht denen auch alles verloren. Übrigens in dem Zusammenhang, Moment, möchte ich auch gleich einladen. Es findet eine Ausstellung zum Tiergarten und Umgebung im Kulturzentrum in Schleife statt, und zwar vom 9. September bis zum 30. November. Die sollte sich jeder anschauen. Da sind unter anderem auch Dinge zu sehen auf Fotos, die es nicht mehr gibt. Vielen Dank, Frau Penk. Bevor wir zum Herrn Bücklein und dem Zackverein in Weißwasser kommen, sei mir noch eine Frage gestattet. In Klitten haben wir gesehen, dass durch die Kirche beziehungsweise Vertreter der Kirche, die sich auch mit den Anwohnern solidarisiert haben, viel erreicht worden ist. Es ist sicherlich eine andere Zeit gewesen und auch andere Zustände im Vergleich zu heute. Aber wie funktioniert das im Kirchspiel Schleife? Gerade die sorbische Verhaftung ist deutlich, und auch die Konfession ist noch sehr ausgeprägt in der Region. Hilft euch die Kirche oder nicht? Na, wenn man das so sagen soll, natürlich hilft die Kirche, und die ist auch gegen die Abwackerung. Aber es treten wenig öffentlich dagegen auf. Wenn man mit den Leuten so spricht, ja, sind viele, viele, viele gegen die Abwackerung. Aber wenn es nach außen getragen werden soll, es arbeiten ja auch viele oder deren Kinder bei Vattenfall. Und die scheuen dann natürlich davor, ihre Meinung ehrlich zu äußern. Das ist bitter. Und es wird dann immer, ja, die schaffen Arbeitsplätze. Wenn der Tagebau ausgekohlt ist, dann gibt es hier in der Region überhaupt keine Arbeitsplätze mehr. Und es wird sich auch keiner hier ansiedeln, wo rundherum lauter Löcher sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwann einmal so viele Urlauber hierher kommen sollen, wie Tagebaulöcher sind. Es heißt, wir haben dann jetzt das Lausitzer Heideland. Dann haben wir das Lausitzer Seenland. Und wir werden uns dann nach Land sehen, oder unsere Nachfahren werden sich dann nach Land sehen. Und gerade das ist ja dieser Zwiespalt in den Gemeinden. Der eine arbeitet bei Vattenfall, der andere, es sind ja viele alte Leute, die sagen dann, ach, ich erlebe das nicht mehr. Und viele sehen auch das Geld. die sagen, na ja, dann kriege ich ein neues Haus oder ich kann mich irgendwo anders ansiedeln. Aber für das, wenn wir uns das überlegen, was die Umsiedler bekommen sollen, kann sich keiner woanders ansiedeln. Das ist gar nicht möglich. Dann nur mit Schulden. Und gerade der Verlust von Heimat für diese Leute, der bedeutet aber dann auch für die Orte, die noch übrig bleiben, oder Ortsteile, die noch übrig bleiben, Verlust von Menschen in dieser Region, sodass hier irgendwann mal eine Verarmung eintreten wird. Verlust von Menschen, da bedeutet auch Verlust von Kultur, von allem, was das Leben lebenswert macht. Und das kann man sich heute noch nicht vorstellen. Unsere Vorfahren, die haben das erarbeitet und so übergeben. Und wir sollten eigentlich das schützen und so erhalten und unseren Nachfahren so weiter übergeben. Das haben die Pfarrer, die ökumenische Gemeinde von Weißwasser, in den Andachten am Jagdschloss immer so schön zum Ausdruck gebracht. Das zu erhalten, die Schöpfung zu bewahren. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen lächeln. Ich hatte an die Kanzlerin einen Brief geschrieben und dort als letzten Satz geschrieben, ihr als Kanzlerin müsste es doch am Herzen liegen, die Schöpfung zu erhalten. Und sie hatte dann in einer der nächsten Sitzungen, Bundestagssitzungen, auch ihren letzten Satz in der Art gesprochen. Der CDU ist es Herzensanliegen, die Schöpfung zu erhalten. Vielen Dank, Frau Penck. Sie haben vielleicht unwissentlich die perfekte Überleitung zu Herrn Bücklein gebracht. Und zwar ist genau das Thema, nämlich des Zackvereins. Wenn wir schon mit der Kohle leben müssen, und es sieht alles danach aus, dass dem so ist, was können wir denn von Vattenfall fordern, beziehungsweise in welche Richtung wollen wir denn in Zukunft gehen? Was können wir erreichen als großes Konzept für die gesamte Region? Um es vielleicht mal vorwegzunehmen, weder die Frau Herbst noch der Herr Juncker in Klitten noch der Herr Bücklein aus Weißwasser kannten sich vorher, obwohl alle mit dem Tagebau in irgendeiner Form zu tun haben. Und jeder hat seine Leidensgeschichte bzw. seine Erfahrung, vielleicht auch nur als Zuschauer das erlebt, aber alle verbindet die Kohle in der Lausitz. Und damit möchte ich Herrn Bücklein das Wort geben vom Zackverein in Weißwasser, die ein Thema behandeln, was am Anfang ja gar nicht richtig ernst genommen wurde, weil Weißwasser gar nicht abgebaggert wird. Nicht mal laut Vorranggebietskarten. Herr Bücklein. Ja, das ist durchaus richtig, was Sie sagen. Weißwasser ist also bisher noch nicht in der Planung, abgebaggert zu werden. Wir hatten allerdings in Weißwasser letztens eine Woche des demografischen Wandels. Und ich glaube, wenn man die Zahlen dort gesehen hat, dann ist das Abbaggern vielleicht auch bloß noch eine Frage der Zeit. Denn wenn Weißwasser wirklich so schrumpft wie bisher, dann haben wir noch reichlich Kohle unter Weißwasser. Und 2050, die Zeit kommt bestimmt auch. Und wenn dann in Weißwasser bloß noch 2000 Leute wohnen zu dem Zeitpunkt, und dann lohnt sich auch eine Devastierung von Weißwasser. Aber das ist das, was wir ja nicht wollen. Und das ist das, was wir stabilisieren wollen in Weißwasser, nämlich diesen enormen Bevölkerungsrückgang. Wo ich sage, da hat die Kohle natürlich auch etwas damit zu tun. Man muss sich überlegen, dass nach der Wende enorm viele Arbeitsplätze auch in der Kohle abgebaut werden oder worden sind. Und da kann ich natürlich das Argument mancher Leute nicht verstehen, die da sagen, der Bergbau oder der Tagebau in der Region beziehungsweise das Kraftwerk schafft Arbeitsplätze. Denn tatsächlich sind seit der Wende enorm viele Arbeitsplätze abgebaut worden. Es gibt auch Stimmen, die auch aus dem Umfeld von Vattenfall kommen, die da sagen, dieser Abbau von Personal wird auch weiter voranschreiten. Das heißt, es gibt, obwohl dort monopolistische Strukturen herrschen, doch ein gewisses Maß an Druck, der da aufgebaut worden ist, um effizienter zu produzieren. Und am effizientesten produziert man natürlich mit Maschinen und nicht mit Menschen. Das ist ganz klar. Und wenn man die neue Fördertechnologie sieht, die jetzt im Tagebau eingesetzt wird, also mit GPS-Steuerung des Baggers, da wird von deiner Leitstand wird diese ganze Technologie gesteuert. Da ist kein Mensch mehr vor Ort. Das geht also alles von alleine. Soweit zu dem Schaffen von Arbeitsplätzen. Der neue Block, der hat, glaube ich, 40 oder 50 neue Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen. Das ist, wenn man die Arbeitnehmerzahl sieht, die da vorher war, ein Klacks. Aber gut, das ist das eine, was man betrachten muss. Die Bürgerinitiative für mehr Lebensqualität in Weißwasser und Umgebung hat sich also vor 2 Jahren ungefähr gegründet. Ausgehend von dem Näherrücken des Tagebaus eigentlich und der damit verbundenen Beeinträchtigung der Lebensqualität in Weißwasser. Und ich bin so 2-3 Monate später dazugestoßen, als sich die ersten getroffen hatten. Und wir haben dann auch heftig diskutiert. Ja, eigentlich sind wir nur indirekt davon betroffen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Informationen sammeln. Was bedeutet eigentlich Tagebau, vor allen Dingen Tagebau? Und Tagebau ist ein Eingriff in die Natur, die ja nichts Kurzfristiges ist. Das heißt also, wird ein Loch gebaggert und das wird wieder zugemacht und dann ist es gut. Die Auswirkung eines solchen Tagebaus, das zieht sich lange in die Zukunft. Da geht es um Grundwasser, da geht es Veränderungen von Mikroklima. Das sind Auswirkungen, die man eigentlich mit Geld überhaupt nicht beziffern kann. Denn das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Zerstörung der Umwelt zu beseitigen. Da leistet Vattenfall oder der Betreiber eines solchen Tagebaus überhaupt keinen Beitrag. Doch, die Rekultivierung. Ja, ich habe nicht von der Rekultivierung gesprochen. Die Rekultivierung bedeutet nichts anderes, als ich mache das Ding zu, mache es wieder grün. Das ist die Rekultivierung. Ich kann auch noch ein paar sehen lassen. Das spart übrigens einen Haufen Geld. Ne, da muss ich sie nicht wieder ebenerdig hinkriegen, sondern die Restlöcher, die sind ja notgedrungenerweise da. Das ist also nichts, was Vattenfall uns als Wohltat hinterlässt. Das ist einfach so. Tatsache ist, dass durch die enorme Absenkung des Grundwasserspiegels über einen langen Zeitraum, dass dort in der, in der unterirdischen Landschaft Dinge stattfinden, die wir eigentlich gar nicht so genau kennen. Es wurde die ganze Zeit behauptet, der Muskauer Faltenbogen würde zum Beispiel alles, was nördlich des Muskauer Faltenbogens ist, vor der Auswirkung des Tagebaus schützen. Das stimmt offensichtlich nicht. Man ist also dabei, auch nachzuweisen, dass die Grundwasserabsenkung im Norden des Faltenbogens stattfindet, sodass die ursprünglichen Aussagen da eigentlich nicht richtig sind. So. Weiter, wenn der Tagebau endlich geschlossen wird und das Grundwasser wieder aufsteigt, dann bringt das Grundwasser Stoffe mit, die, wenn man es wieder als Trinkwasser, als Brauchwasser verwenden will, mit einem enormen Aufwand erstmal wieder beseitigt werden müssen. Das zahlt kein Vattenfall. Das müssen wir bezahlen, die am Ende das Wasser brauchen. Das ist eine Belastung, die auf uns zukommt, die man heute mit Geld überhaupt nicht beziffern kann. Das Gleiche ist die Veränderung des Mikroklimas, der gesamten Landschaft. Ja, was passiert mit der Aufforstung anschließend? Ne? Vattenfall sucht im Moment krampfhaft nach Aufforstungsflächen, weil sie ja verpflichtet sind, das, was sie weggebaggert haben, auch wieder aufzubauen. So. Lärmbelastung. Ich arbeite also gar nicht weit weg vom Tagebauloch. Und wenn es schön warm draußen ist, dann ist man ja gezwungen, auch das Fenster aufzumachen. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin manchmal, nach 2 Stunden Arbeit, so weit, dass ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Aber einen, der quietscht, nicht der pfeift. Das ist der Tagebaubagger. Der Staub, wenn ich das Fenster geöffnet habe, da könnte ich alle 3 Stunden könnte ich im Prinzip wieder Staub wischen. Es ist also wirklich fantastisch, was für ein Dreck da durch die Luft fliegt. Und ich weiß nicht, mir ist es letztens passiert, als es schön warm war, bin ich Richtung Boxberg gefahren. Da kam ein Wind auf und siehe da, ich dachte, ich wäre in der Sahara. Ja, also geschweige denn, das ist schon eine Beeinträchtigung. Ne? Tante von mir sagt, ich kann das Quietschen nicht mehr hören, ich drehe bald am Rad. Ja? Und die wohnt Heinrich-Heine-Straße. Also ist schon eine Beeinträchtigung. Aber all das Da müssten eigentlich die Bürger, die so in diesem Umfeld des Tagebaus leben und nicht direkt von Abbaggerung und Heimatverlust beeinträchtigt sind oder betroffen sind, die haben auch eine Art Anspruch auf Entschädigung, denn auch ihre Ressourcen, das persönliche Umfeld, der Verlust von Natur, den man vorher zur Erholung genutzt hat, da muss man auch irgendwo entschädigt werden, sage ich jetzt mal. Zumal Vattenfall ja auch die Pflicht hat, entsprechend Artikel 14 unseres Grundgesetzes, der da sagt, Eigentum verpflichtet und muss auch zum Wohle der Allgemeinheit genutzt werden. Da betrachte ich also schon die Weißwasseraner und die Umgebung als Allgemeinheit. Ja. Zumal Vattenfall seitens der Bundesrepublik Deutschland doch erhebliche Zugeständnisse gemacht worden sind, als Vattenfall Laubag und FEAG übernommen haben. Ich erinnere daran, dass in dem Zuge der Bezahlung von FEAG und Laubag Vattenfall 188 Millionen Euro erlassen wurden. Mussten sie nicht zahlen. Ich weise weiter darauf hin, dass alle Rohstoffe, die aus der Erde gebaggert werden in der Bundesrepublik Deutschland, einer Förderabgabe unterliegen. Das ist das, wo der Staat sagt, du holst Gemeinwohl aus der Erde und du musst auch den Staat oder das Gemeinwohl damit entschädigen. Dies gilt für die Braunkohle nicht. Auf Braunkohle wird keine Förderabgabe erhoben. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das ist dann Landesrecht, das ist das sogenannte Wasserentnahmegeld, das das Land festlegen kann, wenn man also Wasser aus dem Boden herausnimmt und selbst nutzt. Das trifft natürlich im Kraftwerk auch zu, weil die brauchen zur Kühlung ihrer Anlagen natürlich Wasser, nutzen dieses Wasser. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das in Sachsen wesentlich niedriger zum Beispiel als in Brandenburg. Also Sachsen verzichtet auch nochmal zusätzlich auf Geld. Und da muss ich dann sagen, mal ausgerechnet haben wir das und deswegen sind wir ja dann auch auf eine Entschädigungssumme gekommen von ungefähr 360 Millionen Euro. Wir beziffern also diese indirekten Subventionen durch die Bundesrepublik Deutschland und durch das Land Sachsen auf ca. 18 Millionen jährlich. Nur auf das Kraftwerk Boxberg bezogen. Ja? Man spricht dabei von ungefähr 0,13 Cent pro erzeugte Megawattstunde. Und deswegen auf das Kraftwerk hochgerechnet. Ja, das stünde uns eigentlich, wenn man so will, als Entschädigung zu, wenn man annehmen würde, der Staat nimmt diese Förderabgabe und unterstützt damit die Menschen, die von der Förderung bei Braunkohle etc. pp. Beeinträchtigt sind. Und deswegen haben wir diese Forderung auch gegenüber Vattenfall aufgemacht. Es ist natürlich die Frage, wie wir das in Zukunft durchsetzen wollen. Wir hatten also schon Gespräche mit Vattenfall und Vattenfall, das haben wir gerade vorhin auch von Frau Herbst gehört, wir haben also diesen Drang, nur mit öffentlichen Repräsentanten zu sprechen, also Volksrepräsentanten. Und wir wissen, dass seit letztes Jahr in Weißwasser ein Arbeitskreis existiert. Vorher gab es eine Arbeitsgruppe, die über den gesamten Zeitraum, sagen wir mal, Mikroerfolge erzielt hat. Seit letztes Jahr, ich möchte fast sagen, noch gar keine Erfolge. Ich rechne mal einfach so, wenn sich die Bürgerinitiative nicht etabliert hätte, würde Weißwasser auch jetzt noch keine Gewerbesteuer bekommen von Vattenfall. Behaupte ich jetzt einfach mal so, kann ja sein, dass die Bürgerinitiative da schon ganz schön Druck aufgebaut hat und man mit der Einführung der Gewerbesteuer in Weißwasser gesagt hat, was wollt ihr eigentlich, was fördert ihr? Ihr kriegt jedes Jahr 8 bis 9 Millionen Euro. Ja, das ist auch eine Milchmädchenrechnung eigentlich für Weißwasser. Denn wenn die ersten 2 Jahre dieser Gewerbesteuerzufuhr sozusagen zu Ende sind und dann muss man über dieses gesamte Umlagesystem nachher rechnen, dass insgesamt noch 1,5 Millionen für Weißwasser übrig bleiben von den vielen Millionen, die man da berechnet hat. Das ist auch nicht, gesichert. Denn wenn Vattenfall gegebenenfalls Kosten, die beim Bau des neuen Kraftwerksblocks entstehen, gegenrechnet und dann ist es durchaus möglich, dass Weißwasser vielleicht auch Gewerbesteuer wieder zurückzahlen muss, die es einmal bekommen hat, wenn also die Bilanz anders aussieht. Man hat also in Weißwasser keinen gesicherten Stand, das will ich damit sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass manch ein Stadtrat mit dem, was jetzt erreicht worden ist durch die Gewerbesteuer, einfach zufrieden ist. Wir sind das nicht. Wir werden also darauf bestehen, und das werden wir auch einen entsprechenden Antrag im Stadtrat stellen, dass die Bürgerinitiative in diesen Arbeitskreis mit Vattenfall aufgenommen wird, um unsere Stimme da zu erheben und unsere Forderungen aufzumachen. Und wir werden auch in Arbeitsgruppen, die sich am Montag bilden werden, ganz bestimmte Themengebiete bearbeiten. Das wird dann auch über die Presse veröffentlicht. Und wir werden die Bürger bitten, in diesen Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Wir brauchen noch Kompetenz in der Bürgerinitiative. Wir haben schon eine ganze Menge, aber wir brauchen zusätzliche Kompetenz, um diese Aufgabe erstmal zu bewältigen. Und dann werden wir auch ganz konkrete Vorschläge machen, wie wir uns den weiteren Weg mit Vattenfall und wie wir uns Projekte vorstellen, die unsere Zukunft sichern. Bevor wir zu den Projekten kommen, würde ich vorschlagen, wir hören noch ein bisschen Musik, lassen die vielen Zahlen von Herrn Bücklein, die Geschichte von Herrn Juncker, das doch bewegte Schicksal zurzeit hochbrisant und aktuell von Frau Herbst und Frau Penck, ein bisschen sacken bei uns und hören uns dann in einigen Minuten wieder. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you that had killed him, and that I'd find you and upstand the law. The people of the village believed me. Mama, she wanted revenge. I told her that I'd see that she was honored. I'd find you and put you to death. that I found you. On this such a joyous day, I tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again. Wir begrüßen euch wieder hier auf dem Marktplatzfunk in Uist und wir setzen unsere Gesprächsrunde fort zum Thema, die Kohle ist in der Lausitzer Erde, sie wird abgebaut und zur Energie umgewandelt. Hier leben aber eben auch Menschen und da haben wir von den Umsiedlern in Schleife, Rhone und Mulquitz Vertreter hier. Wir haben aus dem Glittner Raum den Herrn Juncker hier, der damals das als Augenzeuge verfolgt hat, wie die Glittner sich sehr gemeinsam und einig gegen eine Umsiedlung ausgesprochen haben und das auch geschafft haben, auch wenn die Situation damals eine andere war. Und wir haben den Herrn Bücklein vom ZAK e.V. in Weißwasser hier. Weißwasser als Randbetroffener des Tagebaus Nochten. Und mit Herrn Bücklein wollen wir auch fortsetzen, denn der ZAK e.V. hat Perspektiven erarbeitet und erarbeitet die noch. Und der Herr Bücklein würde uns dann so die mal vorstellen, in groben Zügen, was kann man denn perspektivisch für die Region erreichen? Ja, zunächst einmal muss man eine Perspektive erstmal erarbeiten. Das heißt, man muss auch eine Vision haben, wie eine Region in vielen, vielen Jahren einmal auszusehen hat. Denn nur wenn ich diesen Zielpunkt habe, und dann kann ich auch Wege finden, wie ich dorthin komme. Das heißt, es nützt jetzt nichts, wenn ich mir vorstelle, man könnte das machen oder hier noch ein Beet pflanzen oder da ein Bäumchen oder das oder jenes. Ich muss schon wissen, welche Vorstellung ich für eine Region habe, im Jahre 2050. Soweit kann man ruhig gehen, wenn man weiß, dass also die Kohle in unserer Region noch viel länger hält. Deswegen haben wir erstmal gesagt 2050, in der Hoffnung, dass man bis dorthin den Energiefraß sozusagen mit vielleicht auch regenerativen Energien mehr in den Griff bekommt und vielleicht dann auch den Tagebau von der großen Politik her eigentlich nicht mehr brauchen würde. Das wäre eigentlich eine Perspektive, die so für allgemein mal gut war, fürs Klima vielleicht auch ganz gut. Und dahin müssen wir uns also erstmal hinbewegen. Welche Vision habe ich denn für das Jahr 2050? Wir sind dabei, in Arbeitsgruppen zu bilden. Wir haben Gott sei Dank einen regen Zulauf, sodass unser jetziger Versammlungsraum schon zu klein geworden ist. Wir müssen uns also tatsächlich Alternativen überlegen. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Wir werden am Montag uns zusammensetzen und werden die Arbeitsgruppen bilden zur Visionsentwicklung und vor allen Dingen für die einzelnen Aufgabenbereiche Leitbilder definieren, die es uns dann ermöglichen, auch Leute aus der Region für die Region zu begeistern und zu sagen, okay, ich arbeite dort mit, da kommt was Vernünftiges dabei heraus. Das ist also das Anliegen, das wir haben. Alleine das reicht natürlich nicht aus, um vorwärts zu kommen. Wir müssen natürlich auch gegenüber Vattenfall unsere Ansichten durchsetzen können. Und da baue ich auch auf die Einsicht der Weißwasseraner Stadträte, dass sie sagen, okay, ein Vertreter des ZAK-Vereins sollte auf jeden Fall auch in der Arbeitsgruppe oder in diesem Arbeitskreis Vattenfall dabei sein, um dort den Puls der Zeit und an der Bevölkerung, das Ohr an der Bevölkerung zu haben. Wir werden auch, wenn wir diese Arbeitsgruppen dann ausgefeilt haben, wenn wir dort erste Ergebnisse haben, natürlich an die Öffentlichkeit gehen und gegebenenfalls auch nochmal die Bürger auffordern, dies zu unterstützen per Akklamation, das heißt per Unterschrift. Dann haben wir wieder eine Möglichkeit, unsere oder die Interessen der Bürger offensiver an Vattenfall heranzutragen. Wir werden auf jeden Fall auch und da ist das erste Zeichen da, dass auch die Bürgermeister sich für diesen Verein, für unseren Verein interessieren. Wir werden versuchen, alle anderen Gemeinden um Weißwasser herum auch dafür zu begeistern. Und deswegen ergeht heute auch meine Einladung an die beiden Damen gegenüber, an Frau Herbst und Frau Penck, gerne mal bei uns in der Bürgerinitiative vorbeizuschauen. Wir treffen uns eigentlich jeden Montag 17 Uhr in der GAB in Weißwasser, die Sie beide vielleicht kennen. Und um dort vielleicht auch einen Austausch zu bekommen, wie man auch gemeinsame Interessen gegenüber Vattenfall vertreten kann. Und sicherlich ist es so, dass alleine Weißwasser, deswegen heißen wir ja nicht nur Weißwasser, sondern Weißwasser und Umgebung, dass es nur regional, also nicht lokal, sondern regional möglich ist, etwas zusammen zu machen, um die gesamte Region miteinander zu verbinden und die gesamte Region zukunftsfähig zu machen. Was stellen Sie sich da vor? Man könnte davon ausgehen, wenn Vattenfall bzw. ein Bergbauunternehmen generell für eine sehr gute Infrastruktur sorgt, ja. Auf lange Sicht. Also so eine Straße, die ist dann schon eine Zeit lang da. Ein Unternehmer, der sich potenziell hier ansiedeln würde, achtet genau darauf. Es ist natürlich auch, vorhin ist die Rekultivierung ein bisschen abgewertet worden. Es entstehen ja auch sehr schöne Landschaften, auch wenn Frau Penck zu Recht bemerkt hat, dass auch Landschaft ja unwiederbringlich verloren geht. Gleichwohl Bärwalder See, an dem wir hier uns heute befinden, ein wunderschönes Naherholungsgebiet, nicht vor allem auch perspektivisch betrachtet. Und insofern könnte man doch mit Vattenfall und dem Geld, was Vattenfall verdient mit der Kohle, die in der Lausitzer Erde ist, vielleicht auch sehr viel Gutes tun, wenn man Vattenfall gar nicht als Gegner, sondern als Partner betrachtet. Ist das für alle Anwesenden hier eine Alternative oder ist Vattenfall tatsächlich das böse Unternehmen, was nur auf die Wirtschaft achtet, auf die eigene Wirtschaftsbilanz und eben nicht mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet, weil es genau weiß, in 50 Jahren bin ich hier weg. Herr Bücklein, vielleicht zum Anfang? Ja, das ist natürlich so. Ich hatte selber das Vergnügen, zweimal mit als Vertreter der Bürgerinitiative mit Herrn Professor Dr. Dehnert und Vertretern von Vattenfall zu sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass Vattenfall natürlich in erster Linie ein betriebswirtschaftlich orientiertes Unternehmen ist. Das heißt, dort ist der Unternehmenserfolg oberstes Ziel. Das heißt, so viel Gewinn zu erwirtschaften wie möglich. Das als erstes. Ich glaube schon, dass Vattenfall und Professor Dr. Dehnert genau wissen, welche Verantwortung sie haben. Aber unter dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt natürlich nur so viel hergeben, wie es gerade notwendig ist. Ja? Man hört allenthalben, dass Vattenfall also in den Medien präsent ist durch Förderungen von Sportvereinen etc. pp. Allerdings halte ich das lediglich für einen Tropfen auf den heißen Stein. Denn wie gesagt, wenn Vattenfall irgendwann mal weg ist und dann ist das auch alles weg und es ist nichts geblieben. Ja? Weder ein Sportverein ist geblieben, noch die Förderung von einem Schachnier, das ist geblieben. Es ist alles weg. Es ist nichts Nachhaltiges da. So. Was wir also machen müssen, ist für Nachhaltigkeit zu sorgen, auch gegenüber Vattenfall. Und da muss man auch Rückgrat bewahren, glaube ich. Ich meine, wir haben nicht umsonst eine Stiftung gefordert, denn eine Stiftung ermöglicht allen Bürgern der Region, die an dieser Stiftung beteiligt sind und davon partizipieren, auf lange Sicht hin eine selbstständige Verfügung über diese Mittel. Ohne, dass man betteln muss. Ja? Viele Vereine, ich kenne das also, man hört es zumindest mal ab und zu mal, dann wird also ein Antrag gestellt auf 500 Euro für die Ausrichtung eines Festes für Kinder oder was auch immer, kommt eine Ablehnung. Ja? Das ist Betteln. In der Hoffnung, man bekommt etwas. Aber wir müssen nichts erbetteln. Denn wir geben etwas her. Wir geben ein Stück Heimat her, wir geben ein Stück Lebensqualität her und dafür wollen wir auch entschädigt werden. Eindeutig. Und wenn man sieht, wie viel Gewinne Vattenfall macht jedes Jahr und das Gros der Gewinne hier im Osten erwirtschaftet wird und ein gehöriges Stück hier bei uns in der Region, da bin ich schon der Meinung, dass außerhalb dieser einzelvertraglichen Regelungen, Entschädigungsregelungen, ja, die gesamte Region einen Anspruch auf Entschädigung hat. Und da beziehe ich mich einfach auf den Artikel 14 des Grundgesetzes, Eigentum verpflichtet und hat auch zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt zu werden. Und das, die Allgemeinheit soll über diese Entschädigung frei verfügen können, über eine geregelte oder eine gesetzlich festgelegte Stiftung. Und dann können wir die gesamte Region auch miteinander entwickeln. Und das gilt es eigentlich gegenüber Vattenfall auch durchzusetzen. Wenn Sie das nicht will, dann müssen Sie mir einen adäquaten Gegenvorschlag machen. Was wollen Sie denn überhaupt? Also sich da hinsetzen und warten, bis Einzelanträge auf Sie zukommen, das halte ich nicht für im Sinne einer Partnerschaft. Unter Partnerschaft verstehe ich etwas anderes. Ne? Vielen Dank, Herr Bücklein. Und eins zeigt uns das. Die Problemlage in Weißwasser ist eine ganz andere als beispielsweise in den direkt vom Tagebau betroffenen Orten. Tagebau Nochten ist jetzt die Rede, aber eben auch Tagebau Reichwalde, der wieder aufgeschlossen wird. Vielleicht mal die Frage an Herrn Juncker. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass Klitten vielleicht doch mal wieder in einem Braunkohleplan auftaucht und plötzlich die Frage, die eigentlich schon gelöst schien, wieder aktuell wird? Ich will es mir nicht vorstellen. Aber wir alle wissen, dass unter Klitten die Kohle liegt. Es war zu DDR-Zeiten technologisch sicherlich ein Problem, die schrägen Kohleflöze zu fördern. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute technisch machbarer wäre. Aber ich glaube, das darf nicht passieren. Und ich wurde erst in der Pause auch schon mal angesprochen, einen Tipp in Richtung Schleife Rhone zu geben. Es waren ganz andere Zeiten, 1989, 90. Es war eine große Einigkeit in der Bevölkerung. Ich glaube, diese Einigkeit ist heute nach 18 Jahren Marktwirtschaft eventuell nicht mehr so vorhanden, wie sie 1989, 90 war. Und da fällt es mir auch schwer, Tipps zu geben. Aber Einigkeit ist das Wichtigste und auch ein bisschen Gottvertrauen. Vielen Dank, Herr Juncker. Die Frage geht auch an Frau Sabine Herbst von der Bürgerinitiative in Schleife. Frau Herbst, Weißwasser, wie angesprochen, eine ganz andere Situation. Hier geht es, ja, hier haben sich Menschen zusammengefunden, die nach Perspektiven suchen. Für Sie ist, so scheint es mir zumindest, die Lage ja nahezu aussichtslos. Die Anstrengungen, die Sie unternommen haben, um mit dem Konzern und mit den demokratischen Vertretern eine Lösung zu finden, scheinen zumindest zur Zeit gescheitert. Sie werden oder viele aus der Region werden ihre Scholle verlieren, werden ihr Haus verlieren. Wir haben auch gehört, dass es viel, viel mehr ist als nur der Haus- und Grundbesitz, sondern dass eine ganze Kultur zumindest so zerstückelt wird, dass das Große und Ganze verloren geht. Wie würden Sie sagen, kann man in der ganzen Region vielleicht sich zusammenfinden, vielleicht gemeinsam nach Lösungen suchen und dann als geballte Macht so viel wie vielleicht früher in Klitten auftreten und vielleicht, ja, in der Gemeinsamkeit was erreichen? Das Ansinnen ist sicherlich nicht schlecht, aber aus eigener Erfahrung muss ich Ihnen sagen, dass das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Weil, wenn man einfach mit diesem Sachverhalt konfrontiert wird, dass Vattenfall die Genehmigung erhalten hat, abzubaggern. Und man ist davon direkt betroffen. Man muss also gehen. Dann kann man das erstmal gar nicht glauben. Man kann das ja rational erfassen, sträubt sich aber immer noch dagegen und versucht das so lange wie möglich wegzuschieben. Weil man immer denkt, die Zeit kommt sowieso schnell genug, wo du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzen musst, wo du dich mit diesem ganzen Mist beschäftigen musst. Also lasse ich es erstmal auf mich zukommen. Die Zeit schreitet schnell fort und aus dieser rationalen Erkenntnis, dass man weichen muss, wird eine Bedrohung, ein Gefühl, ja, die Emotionen werden einfach immer stärker und irgendwann, ja, ist die Emotionalität einfach stärker als die Rationalität. In der Situation befinden wir uns im Moment. Unsere Emotionen werden immer stärker, weil natürlich die Zeit immer näher rückt, wo wir gehen müssen. Andererseits ist natürlich aber trotzdem Rationalität und das, ja, das Finden von Lösungen für unser Problem rückt immer mehr in den Vordergrund. Denn für uns heißt es herauszufinden, wo gehen wir hin? Wo können wir uns vorstellen, wieder eine Heimat zu finden? Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, ein sehr langwieriger Prozess, weil man einfach noch so sehr verhaftet ist in dem Jetzt und hier und man sich eigentlich überhaupt nichts vorstellen kann, dass man mal wieder sowas finden könnte, wo man sich so zu Hause fühlt. Dazu muss ich sagen, dass von den Leuten, die im Moment betroffen sind, niemand gehen will, niemand gehen möchte. In der Beziehung, also ich, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, denn man lässt viel Zeit verstreichen, in der man nichts tut. Und genau das beobachten wir zurzeit auch in Rhone und Mulkwitz, dass die Leute also ja erstmal noch gar nicht so richtig ran wollen an diese Sache mit der Umsiedlung, auch gar nicht ermessen können, was das alles für Auswirkungen auf ihr persönliches Leben hat. Und dass man dann einfach so in Zeitdruck gerät, dass man kaum Zeit hat für solche großen Dinge, weil man einfach dazu gezwungen ist, seine ganz persönlichen Sachen zu regeln. Nämlich herauszufinden, wo man sich wieder ansiedeln möchte. Die Sachen, die Forderungen gegenüber Vattenfall aufzumachen. Und da möchte ich nochmal eigentlich auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Wir wollten eigentlich Vattenfall gar nicht als unseren Gegner betrachten, sondern wir wollten eigentlich Vattenfall beim Wort nehmen und tatsächlich Partner sein, denn im sozialen Anforderungsprofil schreibt Vattenfall ganz eindeutig, dass er den mündigen Bürger in den Mittelpunkt stellt, der selbstständig seine Entscheidungen treffen kann. Und da wollten wir Vattenfall beim Wort nehmen und sagen, okay, machen wir das doch, reden wir miteinander. Aber Partnerschaft schließt natürlich Achtung und Respekt ein und diese Achtung, diese Anerkennung und den Respekt haben wir halt von der anderen Seite noch nicht bekommen. Und deswegen konnte es bisher noch zu keinem partnerschaftlichen Verhältnis kommen, obwohl wir immer wieder Bemühungen unternommen haben, um genau das zu bewirken. Wie gesagt, das Angebot von Herrn Bücklein nehme ich erstmal an. Inwieweit das tatsächlich Früchte tragen wird, dahingehend möchte ich überhaupt noch keine Äußerung treffen. Für uns als jetzt Betroffene, Randtroffene von Rhone, wäre es eine Perspektive und ein großer Wunsch, der wahrscheinlich aber nicht von allen Rhoner Bürgern mitgetragen wird, wenn Rhone stehen bleiben würde. Weil wir unter uns sehr viele ältere Leute haben, die sind in Rhone geboren, die waren ihr ganzes Leben in Rhone. Und für die wäre es einfach noch ein sehr, sehr großer Trost, wenn sie schon ihr Zuhause aufgeben müssen, wenn doch wenigstens der Ort noch erhalten bliebe, an dem man dann zurückkehren kann und wo man noch, ja, Erinnerungen sehen kann. spüren kann, erleben kann, indem man die Häuser und die Stätten der Vergangenheit nochmal aufsucht. Dass uns wahrscheinlich auch diese Möglichkeit genommen wird, ist für die, nicht nur für die Älteren, sondern eben auch für die Jüngeren sehr, sehr schmerzlich, sehr, sehr schwer. Unsere Kinder empfinden das noch nicht so. Aber wenn ich heute sehe, viele junge Leute, die die Region verlassen haben, weil sie jetzt woanders arbeiten oder lernen, studieren, kommen doch zu bestimmten Gelegenheiten immer wieder gerne an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurück und treffen sich dort mit ihren Kumpels und Freunden, um sich auszutauschen, um Erfahrungen auszutauschen und natürlich sich auch zu bereichern. Diese Möglichkeit wird unseren Kindern genommen. Denn damit, dass der Ort nicht mehr existiert und unabwendbar ist, dass sich doch die Bevölkerung des Ortes auch zerstreut, denn es ist eine Illusion anzunehmen, dass tatsächlich der Ort in seiner Gesamtheit zu erhalten bleiben wird, dann ist das doch sehr, sehr viel, was man auch der Jugend nimmt, der Zukunft, die man damit schon zerstört. Und diese Verantwortung für die Zukunft, für unsere nachfolgenden Generationen, die wird einem erst ja in dem jetzigen Stadium, in dem wir uns befinden, so sehr bewusst, was man von vornherein alles schon zerstört. Und Tagebau, ja, Kohle wird gebraucht, sagt man immer wieder. Vattenfall ist jetzt dabei, diese CO2-Abscheidung voranzutreiben. Demnächst soll die Anlage ja ihrer Bestimmung übergeben werden. Für mich eigentlich was Schlimmes, weil der Wirkungsgrad dann noch geringer ist. Das heißt, es wird noch mehr Kohle benötigt werden, um überhaupt den Wirkungsgrad zu erzielen, so viel Strom produzieren zu können, wie man es jetzt tut. Und das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass noch mehr abgebaggert werden müsste und ja, traurigerweise wahrscheinlich noch mehr Orte devastiert werden. Vielen Dank, Frau Herbst. Eine Frage noch zu den Vereinen generell. Wir sprechen von demokratischen Vertretern, mit denen Vattenfall verhandeln möchte, und auf der anderen Seite mit Vereinen, Initiativen, wie wir hier in der Runde zusammengekommen sind. Gleichwohl, ich weiß nicht, ist es so, dass Sie tatsächlich die Vertreter der Bürgerschaft, der Mehrheit sind? Weil was auffällig ist, es kommen nur sehr wenige, die öffentlich ihre Probleme, vielleicht auch ihre Sorgen und Nöte dort in die Öffentlichkeit eben bringen, die auch aufstehen und sagen, ich möchte für diese Rechte kämpfen. Es ist oftmals so, dass es eher ein Hinnehmen ist und vielleicht diese Bindung zur Heimat, die wir hier eigentlich von allen gehört haben, so eng bei allen nicht unbedingt vorhanden ist. Stellt sich also die Frage vielleicht reihum. Herr Bücklein, vertreten Sie Weißwasser? Wir haben eine Liste von 1623 Unterschriften. Von denen können wir eigentlich getrost behaupten, dass die uns unterstützen. Und wir somit ein gewisses Maß an Legitimation durch diese Anzahl Unterschriften haben. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir sicherlich beabsichtigen, wenn die Zusammenarbeit mit den gewählten Vertretern der Stadt nicht so zustande kommt, wie wir uns das erhoffen, werden wir uns natürlich über diese Möglichkeit weitere Stimmen nochmal einholen. Das heißt, wir werden nochmal eine Befragung machen. Und noch einmal die Bürger bitten, ihre Interessen von uns wahrnehmen zu lassen, was das betrifft. Wir sind sehr stark auf die politischen Parteien im Stadtrat zugegangen und auf die Fraktionen. Wir haben eingeladen. Wir sind nie eingeladen worden. Und das ist schon bedenklich. Ich kann mich an eine, ich weiß nicht, ob es die Lausitzer oder die Sächsische war. Dort wurde eine Dame von der, und ich sage es jetzt mal so, von der SPD, ich glaube, sie ist Rechtsanwältin, die hat dort gesagt, sie möchte wohl keine Vertreter außerhalb des Stadtrates in diesem Arbeitskreis haben, weil es gegebenenfalls ja Dinge besprochen werden könnten, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind. Und da kriege ich ganz böse Bauchweh. Und ich sehe, Frau Herbst lächelt. Es ist sicherlich dann im Kirchspiel Schleife nicht anders gewesen, ne? Und da müssen wir schon darauf achten, dass da mit offenen Karten gespielt wird. Und das ist das, was wir auch tun. Wir sind immer offen gewesen. Wir haben allen gesagt, was wir vorhaben und was wir tun werden. Und das werden wir auch nach wie vor so halten. Wir sehen uns als von diesen 1623 Unterschriften erstmal legitimiert. Und wir werden uns weitere Legitimation holen. Vielen Dank, Herr Bücklein. Vielleicht auch kurz die Frage an Frau Herbst. Vielleicht auch an Frau Penck, die sehr viel unterwegs ist und eigentlich bei allen Aktivitäten, die sich mit Tagebau oder Restlöchern oder dem Braunkohleabbau beschäftigen, zu entdecken ist. Fühlen Sie sich getragen von der Bürgerschaft im Kirchspiel? Ich glaube, wenn man von Mensch zu Mensch, vielleicht auch in der gleichen Ortschaft, aufeinander zutritt und seine eigenen Probleme oder Sorgen oder Nöten mit dem Abbau der Kohle formuliert. Es ist ja nicht so schwer zu verstehen. Kultur verschwindet, das eigene Haus verschwindet, vielleicht auch eine Perspektive verschwindet, hier vor Ort in der Region. Aber der Rückhalt, wenn es dann um den Kampf geht, wenn eine Partnerschaft nicht mehr möglich scheint, wie ist der ausgeprägt? Also wir als Bürgerinitiative Umsiedlerschleife setzen uns ja lediglich aus Leuten zusammen, die also von der Umsiedlung betroffen sind. Und bis auf eine Familie sind alle bei uns, unterstützen die Arbeit der Bürgerinitiative. Und das sind also 90%. Das, denke ich, ist schon eine ganz schöne Gewalt. Dass wir nicht unbedingt Rückenhalt in der Gemeindeverwaltung Schleife haben, ist ja eine ganz andere Sache. Wir vertreten die Umsiedler in einer übergroßen Mehrheit. Und dadurch, denke ich auch, sind wir legitimiert, in der Öffentlichkeit die Interessen der Leute zu vertreten. Sie hatten gesagt, die Sache mit der Heimat. Warum treten nicht viel mehr Leute in der Öffentlichkeit dafür auf, ihre Heimat zu verteidigen? Heimat ist für jeden etwas Selbstverständliches. Und das, was man für selbstverständlich oder als selbstverständlich betrachtet, für das braucht man doch nicht auftreten. Da braucht man doch sich nicht artikulieren in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, was man immer hat und was man denkt, das steht einem auch zu. Erst bei einem drohenden Verlust merkt man, was überhaupt alles Heimat ausmacht. Und dann merkt man eigentlich erst, wofür man alles eintreten muss, was einem alles genommen werden soll. Und in dem Moment, glaube ich, ist noch gar nicht jedem so bewusst, was seine Heimat ausmacht. Dass das so wahnsinnig viel ist, dass es eben nicht nur mein Haus ist, mein Garten, meine Garage und sonst was, sondern dass es auch meine Nachbarn sind, dass es meine nähere und meine weitere Umgebung ist, dass es auch mein Arbeitsplatz ist, da wo ich einkaufe, wo ich mich versorge, wo ich zum Arzt gehe und. Das sind also sehr, sehr viele weitreichende Sachen, die da alle mit reinspielen. Ja. Mehr kann ich in dem Moment da gar nicht zu sagen und möchte eigentlich an Frau Penck weitergeben. Wir sind ja auch eine kleine Gruppe, die unterstützt wird durch die Bürgerinitiative. Wir haben noch keinen Namen und wollen uns eigentlich vor der drohenden Abwackerung schützen. Da sind auch geteilte Meinung, das hängt aber von verschiedenen Dingen ab. Die meisten haben wirklich Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder vor anderen Maßnahmen, Diskriminierungen oder so. Das hört man immer wieder. Da könnte vielleicht mein Enkelkind eine Lehrstelle bekommen. Oder der Arbeitgeber, der arbeitet für Vattenfall. Da kann ich mich doch nicht gegenstellen und meine Meinung äußern. Das ist das Ganze. Aber die Bedrohung für unsere Orte, die ist da. Und ich möchte mit einem kleinen Gedicht beenden. Das sollte zum Nachdenken anregen. Allen, die davon betroffen sind und allen vielleicht auch, die in der Randzone leben. Es war einmal ein Ort. Erst ziehen die liebsten Nachbarn fort. Doch du bleibst noch ein Weilchen dort. Dann wird alles ausgeräumt. Dir ist, als ob du schlecht wohl träumst. Dann reißt der Bagger alles ein, räumt es weg, Stein für Stein. Dein Garten platt gemacht, Natur, Bäume, Sträucher, Blumenpracht. Und dann fährst aus dem Nachbarort du raus, leuchtet es gelb, oh, welch ein Graus. Siehst ein leeres Ortsschild du dort stehen. Nichts in Deutsch, nichts in Sorbisch ist darauf zu sehen. Dir kullern ganz einfach nur die Tränen. Später kommt auch dieses weg. In die Leere führt dort Weg und Steg. Nicht mal die Toten dürfen ruhen. Die Gräber bettet man ganz einfach um. Wo einst einmal der Friedhof war, da wird ein Loch, na ist doch klar. Ein Loch, riesengroß, kilometerweit. Und mit der Zeit weißt du nicht mehr, wo dies und jenes stand. Dein Heim, der Hof, die Schule, die Feuerwehr, alles, was uns verband. Dein Heimatort, alles ist auf einmal fort. Wo ist es geblieben? Manches wird noch aufgeschrieben, schnell Foto oder gefilmt und auf ein Medium gebannt. Keiner kann es je ersetzen, was die Menschen hier verschmerzen. Vielen Dank, Frau Penck. Zum Abschluss möchte ich nochmal alle Gäste heute kurz in einer Runde vorstellen und vielleicht auch damit Tschüss sagen. Bis morgen zur gleichen Zeit von 16 bis 18 Uhr werden wir auch wieder hier zusammenfinden am Marktplatz in Uist. Diesmal geht es dann um das Thema am Bärwalder See, Perspektiven. Wir hatten es heute schon kurz angerissen. Und die Nähe zum heutigen Thema ist durchaus gegeben, denn auch der Bärwalder See ist ein Restloch. Und ich möchte also mich ganz herzlich bedanken bei Frau Penck, Frau Sabine Herbst von den Umsiedlern Schleife, von Herrn Juncker, von der Gemeinde Klitten, stellvertretender Bürgermeister, und vom Herrn Bücklein vom Zackverein. Und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und ich wünsche noch viel Spaß bei der Transnaturale. Tschüss.